Vom Krankenbett in der Ostberliner Charité in die Untersuchungshaftanstalt Rummelsburg. Der ehemalige DDR-Staats- und Parteichef ist direkt aus dem Ostberliner Krankenhaus an diesem Montag früh verhaftet worden. Mehr dazu jetzt von Ulrich Leithold aus dem ARD-Studio in Ostberlin. Den Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochs noch Esel auf. Der seinerzeit erste Mann der DDR am 14. August letzten Jahres, Erich Honecker, mit seiner Lobpreisung auf den Realsozialismus in den Farben der DDR. In jenen Augusttagen war der damals knapp 77-jährige SED- und Staatschef schon deutlich von seiner Erkrankung gezeichnet. Er musste sich einer Gallenblasenoperation unterziehen. 2 Monate später dann das politische Ende nach 18 Jahren an der Spitze von Staat und Partei. Zum 40. Geburtstag der DDR am 7. Oktober hatte ihm der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow das Wort ins Stammbuch geschrieben, dem dann unaufhaltsam der Vollzug folgte. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Am 18. Oktober verlor Honecker seine Ämter als SED-Generalsekretär, Staatsratsvorsitzender und Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates. Der Abstieg des bis dahin Allmächtigen verlief rapide. Die Informationen über seine Machtfülle und seine Privilegien häuften sich. Am 3. Dezember wurde Honecker wie zuvor und später auch seine engsten Weggefährten aus Politbüro und Zentralkomitee der SED aus der Partei ausgeschlossen. Am 8. Dezember folgte ein Ermittlungsverfahren wegen Amtsmissbrauch und Korruption sowie Schädigung der Volkswirtschaft. Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands kam Honecker zunächst aber weder in Haft noch war er verhandlungsfähig. Am 10. Januar wurde ihm in der urologischen Klinik der Ostberliner Charité ein bösartiger Tumor an der rechten Niere entfernt. Radikal, wie es im Bulletin hieß. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, hatten die Ärzte mitteilen lassen. Inzwischen waren die Anschuldigungen gegen den früheren SED-Führer um die Punkte Hochverrat und Staatsverbrechen erweitert worden. Heute früh um 7 Uhr nun wurde Honecker aus dem Krankenhaus entlassen. Seine Frau Margot hatte ihn kurz vor 7 Uhr in Begleitung einer Tochter und einer Enkelin abgeholt. 6 Polizisten in Zivil flankierten den 77-Jährigen beim Verlassen der Charité. Allein wurde er in einer sowjetischen Limousine vom Typ Wolga in die Untersuchungshaftanstalt Berlin-Rummelsburg gebracht. Die behandelnden Ärzte hatten Honecker als weiterhin nicht haftfähig bezeichnet, so der Direktor der Klinik für Urologie, Professor Peter Althaus, am Morgen. Er bedürfe weiterhin nach seinen beiden schweren Operationen der pflegerischen Fürsorge. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei aber hatten auf Festnahme bestanden. DDR-Generalstaatsanwalt Hans-Jürgen Josef will noch heute über die Inhaftierung Honeckers entscheiden und dann der Volkskammer Bericht erstatten. Der SPD-Spitzenkandidat Oskar Lafontaine seine absolute Mehrheit mit 54,4% ausbauen, sein bisher bestes Ergebnis einfahren konnte. Am Vormittag haben nun die Saarparteien damit begonnen, das Wahlergebnis zu beraten. Martin Winkel in Saarbrücken um 10 Uhr, so lese ich in den Agenturen, begann eine Fraktionssitzung der saarländischen CDU, die mit ihrem Spitzenkandidaten Umweltminister Klaus Töpfer erhebliche Stimmenverluste von 3,9% hinnehmen musste, nur noch auf 33,4% der Stimmen kam. Katzenjammer also bei der CDU in der Fraktion? Ja, der Katzenjammer ist aber noch vertagt worden. Man wird sich am Nachmittag noch einmal zusammensetzen, auch mit dem CDU-Landesvorstand, da die wesentlichen Personen, eben Klaus Töpfer und der Landesvorsitzende Peter Jacobi, zurzeit noch zum Rapport in Bonn sind bei der Bundespartei. Man kann erwarten, dass es mit Sicherheit hier Personaldiskussionen geben wird, denn Klaus Töpfer war ja hier praktisch importiert worden als Spitzenkandidat, als Hoffnungsträger, und es ist ihm nicht gelungen, den Abwärtstrend der Union hier an der Saar zu brechen. Er ist zwar etwas abgebremst, gegenüber fast 8% Verlusten bei der Wahl 1985 hat man jetzt nur noch knapp 4% verloren, aber in diesem Team, in diesem Tandem, das Klaus Töpfer gemeinsam mit dem jungen Landesvorsitzenden Peter Jacobi bilden wollte, scheint es doch nicht so funktioniert zu haben, dass man der CDU eine Perspektive geben könnte, und die Perspektive muss ja jetzt fast schon auf das Jahr 2000 gerichtet sein, denn bei der nächsten Wahl sehen die Chancen für die CDU, diesen Vorsprung der Sozialdemokraten einzuholen, ja auch nicht sehr gut aus. Und im Jahr 2000, dann ist Klaus Töpfer sicherlich nicht mehr der geeignete Spitzenkandidat, der geeignete Hoffnungsträger, wenn er dann 61 Jahre alt sein wird. Politische Beobachter sind davon überzeugt, dass Lafontaine als Kanzlerkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl am 2. Dezember nominiert wird. Das könnte schon heute Nachmittag in Bonn durch den SPD-Vorsitzenden passieren. Die SPD Saar wird auf Oskar Lafontaine sicherlich in der nächsten Zeit in diesem Jahr bis zur Bundestagswahl verzichten müssen. Ja, das ist die SPD Saar aber fast schon ein bisschen gewohnt, denn Oskar Lafontaine war ja jetzt schon als stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei viel unterwegs. Allerdings ist es für die SPD auch sicherlich etwas leichter, diese Abwesenheit zu verkraften, denn die Regierung hat es einfach in Zukunft einfacher, die Opposition ist geschwächt und auch die SPD-Landtagsfraktion ist, obwohl das vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz verständlich scheint, sicherlich schwächer gegenüber der Regierung, obwohl die Fraktion größer geworden ist, auf 30 Sitze von insgesamt 51 angewachsen ist. Aber gerade das ist es eben. Bisher war nur ein Sitz Vorsprung gegenüber der Opposition vorhanden und da konnte der Fraktionsvorsitzende Reinhard Klimt immer mal sagen, wenn es zum Streit kam, so etwas ist nicht in der Fraktion durchzusetzen. Jetzt mit 9 Sitzen Vorsprung vor der Opposition ist die Regierung sicherlich in einer stärkeren Position. Deshalb ist auch zu vermuten, dass der bisherige Fraktionsvorsitzende und designierte Lafontaine-Nachfolger Reinhard Klimt möglicherweise ein Regierungsamt in der neu gebildeten Landesregierung übernehmen könnte. Denn die Position dieses Stellvertreters von Oskar Lafontaine muss ja dann wohl gestärkt werden. Und das ist der Sinn, der steckt dahinter. Ja, eigentlich ist eben Reinhard Klimt kein richtiger Stellvertreter. Er ist weder stellvertretender Landesvorsitzender noch eben stellvertretender Ministerpräsident. Das ist für andere Kabinettsmitglieder von der Regierung Oskar Lafontaine. Aber die Position Reinhard Klimt war bisher eben so stark, weil er diese Fraktion geführt hat. Und ich vermute, dass die Position noch stärker wird, wenn Reinhard Klimt jetzt direkt in die Regierung eingebunden wird, was aber nicht sicher ist. Man hat heute Morgen nach der Fraktionssitzung der SPD gesagt, es werde keine spektakuläre Regierungsumbildung geben. Allerdings hat Oskar Lafontaine angekündigt, dass in der nächsten Landesregierung mehr Frauen vertreten sein sollen als bisher. Bisher gab es nur eine, die Arbeits- und Sozialministerin Dr. Brunhilde Peter. Ein abschließendes Wort kurz noch. Ist denn auch die saarländische FDP, die ja erheblich verloren hat, auch heute Morgen schon zusammengetreten? Von der FDP war noch gar nichts zu hören, aber da wird es auch heute Nachmittag eine Sitzung sicherlich in kleinem Kreis geben mit Landesvorstand und geschrumpfter Fraktion. Und da vermute ich, wird auch der Landesvorsitzende Dr. Horst Rehberger einiges zu hören bekommen von denen, die eigentlich eine sozialliberale Koalitionsaussage vor der Wahl bevorzugt hätten. Und dass die Rechnung von Dr. Horst Rehberger ist ja nun mal wirklich nicht aufgegangen, gemeinsam mit der CDU die SPD zu attackieren. Für die Städte und Gemeinden, also für die Kommunalwahlen. Der Demokratieprozess in der DDR, ein Thema im Blickpunkt am Mittag. Zuvor jedoch der Blick nach Bonn. Dort beraten die Parteivorstände das Ergebnis der saarländischen Landtagswahl. Wir berichten über die Wählerströme, wie sie ein Meinungsforschungsinstitut berechnet hat. In der vergangenen Nacht hat sich die polnische Vereinigte Arbeiterpartei aufgelöst. Anstelle der kommunistischen Partei wurde eine sozialdemokratische Organisation gegründet. Schließlich berichtet der Blickpunkt am Mittag über die Verhandlungen der DDR mit der EG über ein Handelsabkommen und über den Haushaltsentwurf von US-Präsident Bush. Im Anschluss an diese Korrespondentenberichte wie immer um 13 Uhr die internationalen Pressestimmen. Das Saarland hat gewählt, die Sozialdemokraten sind stolz auf Oskar Lafontaine. Der Ministerpräsident des kleinsten Flächenstaates der Bundesrepublik erreichte ein Traumergebnis. Die SPD gewann 54,4% der Stimmen. Die CDU sackte ab auf 33,4%. Der Verlust der Christdemokraten unter ihrem Kandidaten Töpfer beträgt 3,9%. Einen Einbruch erlebten auch die Liberalen. Sie übersprangen mit 5,6% nur knapp die 5%-Hürde. Das bedeutet für die FDP ein Stimmenminus von 4,4%. Erneut nicht im Saarbrücker Landtag die Grünen. Sie scheiterten ebenso an der 5%-Hürde wie die Republikaner, die zum ersten Mal an der Saar angetreten waren. In Bonn analysieren nun die Parteivorstände eifrig, wie das Wahlergebnis zu bewerten ist. Die Meinungsforscher dagegen haben sich jetzt bereits ihr Bild gemacht. Wählerströme, Bericht aus Bonn, Gerd Lotze. Der Erdrutschsieg der Saar-Sozialdemokraten ist den tiefen Einbrüchen in das konservative Lager zuzuschreiben. Denn 14.000 Stimmen erhielt die SPD von der CDU, 12.000 holte sie sich von den Freidemokraten. Ein Austausch innerhalb des konservativen Lagers, wie das aus anderen Wahlen bekannt ist, erfolgte an der Saar nicht. Das mag zum Teil daran gelegen haben, dass CDU und FDP schon lange zu erkennen gegeben hatten, dass sie bei einem Sieg eine gemeinsame Koalition begründen wollten. Zweifellos ist das hervorragende Abschneiden der SPD auch auf die Person des saarländischen Ministerpräsidenten zurückzuführen. Er hatte im Vergleich zu seinem Gegenkandidaten Klaus Töpfer, einer ausführlichen Infas-Studie zufolge, die vor den Saarwahlen erstellt wurde, in fast allen Bereichen die Führerschaft: Bürgernähe, politische Geschicklichkeit, Ideenreichtum. Nur beim Begriff Erfahrung und Sachverstand führte Töpfer oder hatte mit Lafontaine gleichgezogen. Lafontaine konnte während des Wahlkampfes offenbar das Wir-Gefühl an der Saar mobilisieren und vielleicht sogar die von hohem Selbstwertgefühl getragene Meinung, dass die Saarländer mit der Stimmabgabe für Lafontaine einen der ihren als Kanzlerkandidaten der SPD in die Bundespolitik entsenden würden. Gleichwohl aber wurden durch die Ereignisse auf dem Felde der Deutschlandpolitik Themen in den Wahlkampf eingeführt, bei denen die Mehrheit der Wähler der Union mit Abstand die Meinungs- und Kompetenzführerschaft zurechnete. Durch seine öffentlich leidenschaftlich diskutierten Äußerungen hatte es Lafontaine allerdings verstanden, die Auswirkungen dieser Geschehnisse im sozialpolitischen Bereich zu besetzen. Dadurch hielt er die Stimmenabwanderung von der SPD zu den Republikanern in Grenzen. Lediglich 4.000 SPD-Wähler gingen zu den Republikanern, die sich in ihrer Mehrheit allerdings von den konservativen Parteien speisten. Diese Abwanderung konnte die SPD leicht wettmachen durch die Mobilisierung von 7.000 zusätzlichen SPD-Stimmen. In gleicher Höhe etwa profitierten die Sozialdemokraten von ihrer Popularität bei den Erstwählern. Es ist noch zu früh festzustellen, ob der seit geraumer Zeit beobachtete Trend zu kleineren Parteien durch eine Zerfaserung der großen Volksparteien gestoppt worden ist. Wohl aber ist zu konstatieren, dass es die Saar-SPD geschafft hat, die Parteienstruktur bei den Wählern von einem Land, das einmal CDU-Hochburg war, grundsätzlich zu ändern. Ein Auseinanderdriften der großen Parteien wie an der Saar hat es bisher in keinem anderen Bundesland gegeben. Dies wird auch deutlich in der Tatsache, dass die Sozialdemokraten besonders in den Dörfern und Kleinstädten erhebliche Zuwächse zu verzeichnen hatten und dass sich katholische Wähler zur SPD bekannten, bei gleichzeitig hohen Verlusten dieser Gruppe bei CDU und FDP. Die saarländische Landtagswahl kann kaum als Muster für die bevorstehenden Landtagswahlen oder gar die Bundestagswahl dienen. Sie ist aber als Auftaktwahl in diesem Jahr, vor allem hinsichtlich des schlechten Ergebnisses der Republikaner, möglicherweise eine Art Trendsetter. Oskar Lafontaine hat also, wie gesagt, ein Traumergebnis für die SPD erreicht. Wohl auch, weil nun nach der Pflicht die Kühe ruft. Oskar Lafontaine gilt nach seinem grandiosen Sieg an der Saar jetzt erst recht als der beste Kandidat für die Kanzlerschaft der SPD. Doch der formale Entschluss der Sozialdemokraten fehlt noch. Der Kommentar von Wolfgang Wiedemeyer. Oskar Lafontaines Sieg an der Saar war keine Überraschung. Der Sieg war in allen Studien und Prognosen der Meinungsforschung angekündigt worden. Überrascht allerdings hat die Höhe des Wahlsiegs, die man im Kontext zur Wahlniederlage der CDU beachten muss. Lafontaine hat regelrecht abgeräumt. Der Triumph für Lafontaine ist eine Schlappe für Helmut Kohl. Er hatte mit Klaus Töpfer einen Zugereisten ausgerechnet in jenes Land geschickt, das in den 80er Jahren scheinbar unaufhaltsam von einem reinen CDU-Land in ein SPD-Stammland umfunktioniert wurde. 1975 noch brachte es die CDU im Saarland auf 49,1% in einer Landtagswahl. 10 Jahre später, 1985, hatte sich das Verhältnis genau umgekehrt und hatte die SPD unter Lafontaine erstmals 49,2% auf sich vereint. Seinen Besuchen in Paris, London und Washington mit den alliierten Partnern über die Ermöglichung eines Direktwahlverfahrens zu beraten. In der jugoslawischen Krisenprovinz Kosovo haben die Sicherheitskräfte heute 2 albanischstämmige Einwohner getötet. Wie die Belgrader Nachrichtenagentur Tanjug am Abend meldete, kamen damit jetzt insgesamt 8 Personen bei den jüngsten Unruhen ums Leben. In inoffiziellen Berichten ist sogar von 14 Toten die Rede. Bei den Zusammenstößen zwischen Polizei und Albanern wurden außerdem zahlreiche Menschen verletzt. Die anhaltenden Unruhen lösten unterdessen erneut Streit zwischen den Teilrepubliken des Landes aus. Die Zentralregierung in Belgrad verlangte am Abend, die Auseinandersetzungen müssten sofort aufhören und Gespräche zur Lösung des Konflikts begonnen werden. Die DDR vorerst auf den Bau weiterer Atomkraftwerke verzichten und den Betrieb von 5 überalterten Reaktoren in sicherer Zeit einstellen. Der stellvertretende Minister für Schwerindustrie Steinberg berichtete heute in Ost-Berlin den Gesprächen am runden Tisch, der Bau von 7 zusätzlichen Reaktorblöcken in den Werken Stendal und Greifswald gehe aber weiter. Dabei sollten westliche Sicherheitsbestimmungen angewendet werden. Bestätigt wurden die Informationen über die Störfälle in Greifswald. Der Betriebsleiter des dortigen Atomkraftwerks teilte mit, dass es bereits einen Plan für die Einstellung des Betriebes in den 4 Reaktorblöcken aus den 60er Jahren gebe, da eine Anpassung an den international üblichen Sicherheitsstand genauso viel kosten würde wie ein kompletter Neubau. Als die Bürger der DDR heute aufwachten, fanden sie in manchen Zeitungen schon die Sensationen der vergangenen Nacht. Die geplante Vorziehung der Wahlen vom 6. Mai auf den 18. März. Die dadurch steigende Spannung im Land zeigte sich auch im Fernsehprogramm. Fast den ganzen Tag über lief im ersten Kanal eine Übertragung aus der Volkskammer, während im zweiten Programm der runde Tisch dominierte. Wenig Unterhaltung und viel Politik, denn die DDR steckte in einer tiefen Krise. Ministerpräsident Modrow setzte die Abgeordneten des Parlaments mit einer Lageschilderung in düsteren Farben kräftig unter Druck. Die gegenwärtige Regierungskoalition erweist sich, wie Sie selbst wissen, zunehmend als zerbrechlich. Die ökonomischen und sozialen Spannungen in der Gesellschaft haben zugenommen und berühren bereits das tägliche Leben vieler Menschen. In wachsendem Maße werden Forderungen nach Erhöhung der Löhne und Gehälter, nach Verlängerung des Urlaubs, nach Erhöhung der Renten und nach weiteren sozialen Verbesserungen erhoben. Allein die bisher bekannten Forderungen würden Mittel in Höhe von mehr als 40 Milliarden Mark voraussetzen. Modrow bat die Abgeordneten, seiner Abmachung mit der Opposition zuzustimmen, die nicht nur den Wahltermin vorverlegt, sondern den neuen Gruppen je einen Minister ohne Geschäftsbereich zuspricht. Die Opposition soll mit Verantwortung tragen, um die DDR bis zu den Wahlen stabil zu halten. Das heute eingebrachte Wahlgesetz berücksichtigt Kritik an den ersten Entwürfen und erlaubt deshalb materielle und finanzielle Unterstützung aus anderen Staaten, im Klartext aus der Bundesrepublik. Der Wahlausschuss der Volkskammer sprach sich für das Verhältniswahlrecht aus, doch müsse noch entschieden werden, ob außer Parteien auch politische Vereinigungen wie das neue Forum teilnehmen dürfen. Die Bedeutung dieser Frage war auch dem runden Tisch klar, der erstmals im Parlament zu Worte kam, zu diesem Thema durch Wolfgang Ullmann von der Gruppe Demokratie Jetzt vertreten. Sie erkennen, meine Damen und Herren, welch tiefgehendes verfassungsrechtliches Problem hier im Hintergrund steht. Es ist die Frage nach dem Aufbau und der Struktur der obersten Volksvertretung. Soll sie ein reines Parteienparlament werden oder zusätzlich politische Vereinigungen enthalten? Das Wahlgesetz wird morgen in der Presse abgedruckt und soll damit die Aussprache mit der Bevölkerung eröffnen, die freilich bis zum 18. Februar abgeschlossen sein muss. Drei Tage später wäre nach dieser Planung die zweite Lesung des Wahlgesetzes und der dazu notwendigen Verfassungsänderung. Alles ist mit der heißen Nadel zu nähen. Und Bedenken ob diese Eile wurden mehrfach laut, obwohl die meisten Fraktionen den Vorschlägen des Ministerpräsidenten zustimmten. Auch der Liberaldemokrat Eberle, Vorsitzender des zeitweiligen Wahlausschusses, der die Gesetzesvorlage erläuterte, konnte Bedenken nicht unterdrücken. Wenn wir dem angekündigten Zeitzwang folgen müssen, dann wäre erforderlich, sehr schnell zu einer zweiten Lesung zu kommen. In kürzester Zeit. Damit wir auch die Festlegung unserer Verfassung einhalten könnten. Und in einer zweiten Lesung dann dieses Gesetz beraten und verabschieden. Ich kann dem Terminplan nicht vorgreifen. Ich will nur sagen, es müsste sehr schnell geschehen. Das aber würde bedeuten, dass die in Aussicht genommene Aussprache mit unserer Bevölkerung nicht sein kann mehr. Über eine Sperrklausel für kleine Gruppen soll bei der zweiten Lesung entschieden werden. Das düstere Bild, das Ministerpräsident Hans Modrow heute von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lage in der DDR malte, spricht deutlich für eine Vorverlegung der Wahlen. Der Opposition freilich hätte der Mai-Termin Zeit und Raum verschafft, an Profil zu gewinnen, sich zu organisieren. Auch in Bonn war das Echo auf die neue Ausgangslage in Sachen Volkskammerwahlen geteilt. Wer mit einem lachenden und wer mit einem weinenden Auge von Bonn nach Ostberlin blickt, sagt Ihnen Dieter Kopp. Das politische Bonn begrüßt die Entscheidung des runden Tisches, die Volkskammerwahlen in der DDR fortzuziehen, setzt gleichwohl aber durchaus unterschiedliche Akzente. Bundeskanzler Kohl legte heute vor der Presse im Konrad-Adenauer-Haus Wert auf die Feststellung, dass es angesichts des dramatischen Vertrauensverfalls in der DDR notwendig sei, die Zeitspanne bis zur Wahl abzukürzen. Freilich müsse man den Einwand gelten lassen, dass damit auch die Vorbereitungszeit geringer werde. Kohl dann wörtlich: Ich glaube, in einer Güterabwägung, kurze Vorbereitungszeit auf der einen Seite und die unübersehbare Gefahr der Destabilisierung, entscheide ich mich persönlich eindeutig dafür, dass ein früherer Wahltermin eine Chance in sich birgt, mir Vertrauen zu schaffen. Und das hat wiederum die Konsequenz, dass ich davon ausgehe, dass dann auch die Menschen in ihrer Heimat bleiben. Der Kanzler bekräftigte, dass er an den Gesprächsterminen mit Ministerpräsidenten Modrow Mitte Februar in Bonn festhalten werde. Es wäre ganz abwegig, sagte er, wegen der vorgezogenen Wahl die Dinge, die überfällig sind, nicht weiter zu betreiben. Bei den Gesprächen über die Vertragsgemeinschaft werde es allerdings eine Verschiebung geben. Diese Frage habe nun eine andere Dimension, fügte Kohl hinzu. Vor dem Hintergrund des neuen Wahltermins kündigte er im Übrigen an, dass die CDU sehr rasch über ihren bevorzugten Partner in der DDR entscheiden werde. Ziel sei es, wie Kohl sich ausdrückte, eine Formation der Mitte als Gegengewicht zu den sozialistischen Gruppen in der DDR zu unterstützen. Unter Zeitdruck sind auch die Freien Demokraten geraten, die eine Bündelung der liberalen Kräfte in der DDR anstreben. Kontakte werden gleichermaßen zu LDPD und FDP der DDR gehalten. Der Parteivorsitzende Lambsdorff will auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bekannt geben, wie die Marschroute der Bonner FDP im Einzelnen aussieht. Auch Lambsdorff begrüßte heute den vorgezogenen Wahltermin, hob aber gleichfalls auf die Schwierigkeiten der Opposition hin, sich zu behaupten. Deutliche Skepsis meldete der deutschlandpolitische Sprecher der Unionsfraktion Lindner an, auch wenn er nicht so weit ging wie sein Parteifreund Huber in München, der von einem abgekarteten Spiel zwischen SED und SPD sprach. Lindner nannte die Aufgabe, vor die sich die neuen Parteien nun binnen kürzester Zeit gestellt sehen, praktisch unlösbar. Vorbehaltlos stellte sich dagegen die Bundesgeschäftsführerin der Sozialdemokraten Anke Fuchs hinter die Entscheidung des Runden Tisches. Je eher ein frei gewähltes Parlament die Geschicke des anderen deutschen Staates in die Hand nehmen könne, desto größer seien dort die Chancen auf eine Zukunft in Freiheit und Demokratie, erklärte Frau Fuchs. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Hornhus betonte, es biete sich die Chance, dass mit einer durch freie Wahlen legitimierten Regierung baldmöglichst über ein Zusammenwachsen der beiden Staaten in Deutschland gesprochen werden könne. Die Grünen schließlich erklärten, für die Gesamtsituation der DDR sei der frühere Wahltermin zwar günstig, die Schwesterpartei sei aber aufgrund ihrer schwach entwickelten Infrastruktur benachteiligt. Ein Zitat: Im Interesse von Wiederherstellung und Erhaltung der Gesundheit, und dies ist oberstes Gebot ärztlichen Handelns, bedarf nunmehr der Patient pflegerischer Fürsorge. Ich bitte, von einer Inhaftierung Abstand zu nehmen. Gezeichnet Professor Dr. Althaus. Dies die abschließenden Worte der ärztlichen Stellungnahme, die dem ehemaligen DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker nach seiner Nierenoperation Haftunfähigkeit bescheinigt. Das Veto des behandelnden Arztes nutzte nicht. Erich Honecker wurde gleich heute früh nach der Entlassung aus dem Krankenhaus festgenommen. Der Fall Honecker war auch Thema in der Volkskammer. Dort formulierte Generalstaatsanwalt Hans-Jürgen Josef die Vorwürfe gegen den ehemaligen SED-Chef. Ulrich Leithold berichtet. Seit seinem Amtsantritt vor 2 Wochen habe er sich intensiv auf die Hauptverantwortlichen für die tiefe Krise von Staat und Gesellschaft der DDR konzentriert, sagte der neue Generalstaatsanwalt Hans-Jürgen Josef vor der Volkskammer. Es gelte, so der oberste DDR-Ankläger, die für Amtsmissbrauch und Korruption Verantwortlichen so schnell wie möglich abzuurteilen. Strafverfahren müssten nach rechtsstaatlichen Prinzipien aber zügig abgewickelt werden. Sicher könnten solche Verfahren nicht ersetzen, was Historiker zeitaufwendig aufzuarbeiten hätten, betonte der Generalstaatsanwalt. Wir befinden uns jedoch in der historischen Pflicht, die Hauptverantwortlichen für Verfassungsbruch, für die Verursachung des wirtschaftlichen Chaos, für die Entmündigung des Volkes und die systematische Verletzung der Menschenrechte zur Rechenschaft zu ziehen, soweit es sich dabei um Verbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches handelt. Aus diesem Grunde habe ich mich, wie ich bereits am runden Tisch mitgeteilt habe, entschlossen, gegen Erich Honecker, Erich Mielke, Günter Mittag und Joachim Herrmann aufgrund der vorliegenden Beweis- und Rechtslage Ermittlungen wegen Hochverrats durchzuführen. Am heutigen Tage wurde gegen Erich Honecker ein Haftantrag gestellt. Er, so Generalstaatsanwalt Josef, beabsichtige, die Genannten wegen Verletzung der Menschenrechte, schwerwiegender Einschränkung der Medienfreiheit, Vergeudung von Volksvermögen und Vertuschung von Wahlfälschung anzuklagen. Im März würden weitere Verfahren gegen andere Mitglieder der früheren Staats- und Parteiführung eröffnet, so gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Stoff, Ex-Volkskammerpräsidenten Sindermann und den ehemaligen Verteidigungsminister Kessler. Ein Mitglied des Volkskammer-Untersuchungsausschusses zu Amtsmissbrauch und Korruption ging auf die heutige Festnahme des früheren Staats- und Parteichefs Erich Honecker ein. Er war unmittelbar nach Verlassen der Charité nach seiner Krebsoperation ins Untersuchungsgefängnis gebracht worden. Herr Generalstaatsanwalt, ich möchte Sie fragen zu Ihrer Bemerkung, dass Sie mit dem heutigen Tage Haftbefehl gegen Erich Honecker beantragt haben, ob sich in dieser Sache eine rechtlich neue Bewertung ergibt. Und zwar in folgender Richtung. Wir sind bisher so informiert worden, dass bei ärztlich erklärter und bestätigter Haftunfähigkeit nicht die Möglichkeit besteht, einen Haftbefehl zu erwirken. Nach meiner Information besteht diese Haftunfähigkeit noch und dennoch beantragen Sie diesen Haftbefehl. Können Sie diesen möglichen Widerspruch aufklären? Der Fall sei sehr kompliziert, räumte der Generalstaatsanwalt ein. Es läge in der Tat eine entsprechende Stellungnahme von Honeckers behandelndem Arzt vor. Dennoch habe auch er sich sachkundig gemacht. Wenn die naheliegende konkrete Gefahr besteht, dass der Beschuldigte durch den Vollzug der Untersuchungshaft schwerwiegenden Schaden an der Gesundheit nimmt oder gar zu Tode kommt, darf der Haftbefehl nicht vollstreckt werden. Diese Situation ist bei dem Genannten nicht da. Er ist jetzt aus der stationären Behandlung entlassen worden und würde jetzt gepflegt werden. Es wird ermöglicht, falls also der Richter die Entscheidung trifft, dass der Haftbefehl erlassen wird, eine ärztliche Versorgung in einer entsprechenden Einrichtung, die also ihm ermöglicht, dass also diese Bedingungen erfüllt sind, dass also keine Verschlechterung des Zustandes eintritt. Honecker, vor gut einem Vierteljahr noch der starke erste Mann der DDR, bleibt also in Haft und muss seinem Verfahren entgegensehen. Der neue Umweltminister der DDR, Peter Diederich, stellte sich heute den Fragen des Runden Tisches in Ost-Berlin und er rechnete bei dieser Gelegenheit mit den alten und schlechten Gewohnheiten der DDR-Umweltpolitik ab. Wörtlich sagte er zu einem Teil der ökologischen Sorgen: Der Hauptweg der künftigen ökologiegerechten Wirtschaft besteht vor allem in der Umstellung der Produktion von rohstoff- und energieintensiven Erzeugnissen zugunsten höher veredelter im Rahmen einer durchgreifenden Veränderung der Struktur in der Volkswirtschaft und Außenwirtschaft. Dazu gehören besonders die energieintensiven Bereiche der Carbochemie, der Calciumcarbidproduktion, der Aluminiumherstellung, der Zementproduktion und viele andere Bereiche der Grundstoffindustrie. Die durch die Energieträgerumstellungen zur Heizölablösung in den Jahren 1982 bis 1985 verfügten Rohbraunkohlefeuerungen mit wachsenden Staub- und Rauchgasbelastungen in den Innenstädten müssen schrittweise ersetzt werden durch schadstoffarme Brennstoffe und vor allem auch durch eine zentralisierte Wärmeversorgung mit Fernwärme. Eine Sanierung der vier alten Kernkraftwerksblöcke in Greifswald, so kam es heute am Runden Tisch auch heraus, würde mehr kosten als ein Neubau. Das Umweltministerium will deshalb mittelfristig den Betrieb dieser Blöcke einstellen. Und auch dies. Das traurigste ökologische Bild zeichnete der DDR-Umweltminister heute von den Bereichen Halle, Dresden und Leipzig. Da liegt umweltpolitisch offenbar so ziemlich alles im Argen. Leipzig war heute am Montag auch wieder Schauplatz der traditionellen Demonstrationen. Und auch heute wieder Wut und Empörung, die sich gegen die SED richteten. Und da nun der Wahlkampf in der DDR richtig beginnt, natürlich heute Abend in Leipzig auch Wahlparolen. Aus der Messestadt berichtet Uwe Eckert-Böttger. Wahlkampfstimmung prägt mehr und mehr das Geschehen. Wer sich dem Kundgebungsplatz vor der Leipziger Oper nähert, bekommt Flugblätter in die Hand gedrückt. Alte und neue Parteien und Gruppierungen werben um die Gunst der Wähler. An einigen Infoständen werden aus Demonstranten Parteimitglieder. Der Streit um das größere Stück vom frisch gebackenen Demokratiekuchen ist entbrannt. Damit entwickelt sich die Montagsdemo zum Wahlkampfbarometer. Der Trend spricht derzeit für die SPD. Ansonsten aber lassen sich kaum Prognosen abgeben. Sicher ist nur, die Republikaner, die nach der Demo die Gründung eines Leipziger Verbandes ankündigten, können bei der überwiegenden Mehrheit hier nicht landen. Die Kundgebung beschwor erneut die deutsche Einheit und das Überlegenheitsgefühl der Demokraten. Guten Abend, liebe Bürgerinnen und Bürger Sachsens und den anderen deutschen Ländern. Erich Honecker wurde heute endlich verhaftet. Nun sind wir auf die verschiedenen Anklagepunkte gespannt. In die Anklage müsste unbedingt die 28-jährige Freiheitsberaubung der in der DDR lebenden Deutschen. Also Freiheitsberaubung in mindestens 17 Millionen Fällen. Weiter ist der Aufruf zum Mord in die Anklage aufzunehmen. Anders lässt sich wohl der Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze nicht beschreiben. Militante Töne waren erneut gegen die alte Staatspartei, ungeachtet ihres neuen Gewandes, gerichtet. Ein vieltausendfaches Nieder mit der SED wurde auf einem Transparent mit dem Slogan begründet: Wenn wir im März die PDS wählen, wird uns im April die Stasi quälen. Besonnenheit und gegenseitige Rücksichtnahme ging unter der Vielzahl schriller Töne mehr und mehr unter. Deshalb trat der Leipziger Pfarrer Weidner demonstrativ ans Mikrofon, warnte vor einer Hatz auf ehemalige SED-Anhänger und unabhängige linke Gruppen mit den Worten: Wer heute Rote jagt, muss sich nicht wundern, wenn morgen Gelbe und Grüne gejagt werden. Um gewaltsame Ausschreitungen zu verhindern, appellierte Weidner an die Demonstranten, über eine Sicherheitspartnerschaft zwischen den Anhängern der verschiedenen politischen Couleur nachzudenken. Eine rüdere Gangart im weiteren Wahlkampf aber dürfte sich kaum vermeiden lassen. Von den bevorstehenden Wahlen in der DDR zu den abgeschlossenen Wahlen von gestern im Saarland. CDU und FDP in Bonn blieb nichts anderes übrig, als die Wahlniederlage einzugestehen. Es gab wenig Möglichkeiten, die gestrigen Ergebnisse schönzureden. Die SPD-Spitze sonnte sich derweil im Erfolg des Querdenkers Lafontaine, der sich mit seinem Wahlsieg für höhere Aufgaben empfohlen hat. Aus Bonn, Peter Heinemann. Oskar Lafontaine soll nach dem Willen des SPD-Vorsitzenden Vogel der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten und damit Herausforderer von Bundeskanzler Kohl bei der Dezemberwahl sein. Der saarländische Ministerpräsident ließ einen Tag nach seinem triumphalen Wahlsieg hingegen die Frage offen, ob er diesen Vorschlag annehme. Er wolle erst einmal in Urlaub fahren, den Erfolg verkraften, reiflich überlegen und dann seine persönliche Entscheidung bekannt machen. Der Wahlsieger von der Saar hat heute vorsichtig zu erkennen gegeben, dass er nur dann bereit ist, in den wohl heute begonnenen Bundestagswahlkampf mit einem Programm zu ziehen, hinter dem er auch rückhaltslos stünde. Der SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel heute vor der Öffentlichkeit. Ich kündige an, dass ich dem Parteivorstand die Nominierung von Oskar Lafontaine vorschlagen werde. Oskar Lafontaine bringt für diese Aufgabe hervorragende Voraussetzungen mit. Der überzeugende Wahlsieg, den er zusammen mit der saarländischen SPD gestern an der Saar errungen hat, weist ihn überdies einmal mehr als einen Politiker aus, der die Menschen anzusprechen, mitzureisen und zu überzeugen weiß. Der saarländische Ministerpräsident und stellvertretende SPD-Parteivorsitzende Oskar Lafontaine reagierte wie folgt. Ich brauche jetzt etwas Zeit, das Wahlergebnis zu verkraften. Das wird jeder von Ihnen verstehen, sofern er einem Politiker auch noch Menschliches zubilligt. Ich werde jetzt mich zurückziehen, Ihnen auch nicht erzählen, wohin ich fahren werde, das ausruhen und mir gründlich überlegen, ob ich diese Aufgabe übernehmen kann. Ein Arbeitsbesuch. Dabei dürfte der mächtige Mann im Kreml Modrow ins Gebet genommen haben. Der Sowjetführung geht die deutsch-deutsche Annäherung zu schnell voran. Mehrmals hatte Gorbatschow gesagt, dass Reden von einer Wiedervereinigung schwäche seine Position und störe die Umgestaltungspolitik erheblich. Jetzt rückt ein weiterer Unsicherheitsfaktor nahe, die vorgezogenen Volkskammerwahlen. Für die UdSSR ist völlig unberechenbar, was nach dem 18. März geschehen, was eine demokratisch legitimierte Regierung in die Wege leiten kann. Gorbatschow und das Tempo in den deutsch-deutschen Beziehungen. Aus Moskau, Klaus Belde. Die Berliner Zeitung geht von den Verfallserscheinungen im Land aus, den Bürgermeistern, die gleich kompanieweise zurücktreten, und den kommunalen Parlamenten, die sich einfach auflösten. Die DDR lasse sich kaum noch regieren und deshalb sei der neue Wahltermin zu bejahen. Und das neue Deutschland für die SED und die Nationalzeitung für die einstige Blockpartei der Nationaldemokraten sind grundsätzlich derselben Meinung. Der Leitartikel der Neuen Zeit kritisiert bei seiner Analyse die Schaffung von Ministern ohne... Das war das falsche Band, das war Wolfgang Hauptmann aus Ost-Berlin zu den Reaktionen der DDR-Presse auf die Volkskammerwahlen. Wir versuchen jetzt das richtige Band einzufädeln und dann abzuspulen. Jetzt also Klaus Belde aus Moskau mit Gorbatschow und das Tempo in den deutsch-deutschen Beziehungen. Mir scheint, es gibt sowohl bei den Deutschen in West und Ost als auch bei den Vertretern der vier Mächte ein gewisses Einverständnis darüber, dass die Vereinigung der Deutschen niemals und von niemandem prinzipiell in Zweifel gezogen wurde. Mit diesen Worten antwortete der sowjetische Parteichef Gorbatschow am Vormittag auf die Frage eines DDR-Kollegen nach seiner Einschätzung der gegenwärtigen Veränderungen in der DDR und zwischen den beiden deutschen Staaten. Wir haben immer gesagt, so fuhr Gorbatschow fort, dass die Geschichte den Gang der Dinge beeinflusst. Es wird auch in Zukunft so sein, wenn sich die deutsche Frage praktisch stellt. Mir scheint, dass man den Verlauf der gegenwärtigen Ereignisse sowohl in der Welt als auch in Europa, in der Sowjetunion und in der DDR genau durchdenken muss. Die Dinge, so Gorbatschow weiter, werden offensichtlich enorm beschleunigt. In der europäischen wie in der Weltpolitik. Wir alle, in der DDR, in der Bundesrepublik, in allen europäischen Hauptstädten und erst recht in den Ländern der vier Mächte, wir alle müssen jetzt verantwortungsbewusst handeln. Es geht hier um eine Frage, die das Schicksal sowohl der Deutschen in der DDR als auch der Deutschen in der Bundesrepublik betrifft. Sie muss verantwortungsbewusst diskutiert werden. Auf der Straße ist sie nicht zu lösen. Für mich sind die Ausgangspunkte klar. Es gibt zwei deutsche Staaten. Es gibt die Verpflichtungen der vier Mächte. Es gibt den europäischen Prozess. Und der verläuft stürmisch. All das muss in Einklang gebracht werden. Das liegt in unserem gemeinsamen Interesse. Eher persönlich, fügte Gorbatschow hinzu, auf keinen Fall darf man die Interessen der Deutschen schmälern, denn ich bin für einen realistischen Prozess. Wenn wir sagen, die Geschichte wird die Dinge entscheiden, und ich habe das viele Male getan, dann wird es auch so sein. Und ich glaube, dass sie bereits ihre Korrekturen einbringt. Der steife Rahmen der üblichen Berichterstattung über Staatsbesuche wird von der Dynamik der Entwicklung gesprengt. So heißt es auf Seite 1 der Regierungszeitung Pravda heute zwar noch feierlich, die Sowjetmenschen begrüßten den Besuch des Ministerratsvorsitzenden Modrow. Sie seien sicher, dass die Visite die allseitige Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR vertiefen und die Freundschaft zwischen beiden Völkern stärken werde. Der gleich daran anschließende Bericht aus Ost-Berlin bringt dann jedoch Einzelheiten des stürmischen Wandels in der DDR. Dabei ist die Besorgnis des Korrespondenten nicht zu übersehen. Die Abschlusserklärung nach den gestrigen Verhandlungen zwischen DDR-Regierung und Opposition, so heißt es, sei verlesen worden wie das Ultimatum an eine belagerte Festung. Die Parteien in der Bundesrepublik, so ist weiter zu lesen, mischten sich rücksichtslos in die internen Angelegenheiten der Nachbarn ein. Bis zu den Wahlen am 18. März stünden noch heftige Auseinandersetzungen und schwierige politische Kämpfe bevor, schließt die Pravda. Die Volkskammerwahlen am 18. März stehen also in der DDR, in der Bundesrepublik und in der Sowjetunion gleichermaßen im Blickpunkt des Geschehens. In der DDR haben die vorgezogenen Volkskammerwahlen ein zwiespältiges Echo ausgelöst. Der 18. März als Termin ist vielen zu früh. Pro und Contra über den vorgezogenen Volkskammerwahltermin in der DDR-Presse und nun, wie angekündigt, aus Ost-Berlin, Wolfgang Hauptmann. Die Zeitung geht von den Verfallserscheinungen im Land aus, den Bürgermeistern, die gleich kompanieweise zurücktreten und den kommunalen Parlamenten, die sich einfach auflösten. Die DDR lasse sich kaum noch regieren und deshalb sei der neue Wahltermin zu bejahen. Und das neue Deutschland für die SED und die Nationalzeitung für die einstige Blockpartei der Nationaldemokraten sind grundsätzlich derselben Meinung. Der Leitartikler der Neuen Zeit kritisiert bei seiner Analyse die Schaffung von Ministern ohne Geschäftsbereich, die für die Opposition in der Regierung sitzen sollten. Das reiße auseinander, was zusammengehöre, nämlich Einfluss und Verantwortung. Die einen leisteten die Arbeit in der Regierung, hätten aber nur eine begrenzte Kompetenz. Die anderen beanspruchten die Kompetenz, übernehmen aber keine Verantwortung für die Regierungsarbeit. Den Egoismus der Parteien und politischen Gruppen spießen sowohl das Gewerkschaftsblatt Tribüne als auch die liberaldemokratische Zeitung Der Morgen auf. Die Vorverlegung der Wahlen zeuge davon, dass es an überzeugender Programmatik und notwendiger Kompromissbereitschaft mangele. Ob unter diesen Umständen am 18. März eine legitimierte und vor allem handlungsfähige Regierung entstehen könne, sei nicht sicher. Wenn es den Politikern heute wirklich mehr um das Land als um ihre Parteien gehe, böten Regierung und runder Tisch doch ausreichend Gelegenheit, tragfähige Lösungen zu präsentieren. Leider mache die zwischen Regierung und Opposition vereinbarte Vertraulichkeit es schwer, die tieferen Motive für den Kompromiss von Sonntagnacht zu erkennen. Wer aus diesen Meinungen Unschlüssigkeit über den richtigen Weg für die DDR herausliest, hat recht. Die Auflösung der alten Machtstrukturen geht zwar der Opposition noch immer zu langsam, hat jedoch eine Unsicherheit in vielen Bereichen des Alltags erzeugt, die Entscheidungen fragwürdig macht. Weit verbreitet ist die Meinung, es lohne ja kaum noch etwas zu planen oder in Angriff zu nehmen, das erst nach den Wahlen zu einem Ergebnis führen werde. Gleichgültigkeit greift um sich und Egoismus. Die junge Welt, die sich linke sozialistische Jugendzeitung nennt, sieht die Ursache für die Krise vor allem in der mangelnden Legitimität aller Volksvertretungen und der von ihnen abhängenden Autoritäten. Die Verfassung sei bisher auf ein Machtmonopol der SED zugeschnitten gewesen, deshalb gerate jetzt alles ins Rutschen. Die Reformgesetze könnten weder schnell noch sorgfältig genug verabschiedet werden und jedes Nachdenken werde schon als mutwillige Verzögerung ausgelegt. Der Notstand sei offensichtlich. Die jetzt anvisierte Regierung der nationalen Verantwortung werde leider nicht viel mehr Legitimität besitzen als die bisherige. Das Klagelied endet mit der nüchternen Erkenntnis, der Termin für die Wahlen stehe so gut wie fest. Man möge sich in 7 Wochen bei allem Druck mit heißem Herzen und kühlem Verstand entscheiden. Bis dahin könnten die meisten DDR-Bürger diesen Schluss unterschreiben. Doch dann folgt der Satz für unser Land. Für einen eigenen Staat DDR also, und da würde bei einer Diskussion sofort der Streit ausbrechen, wie wollen wir unser Land sehen, wie eng soll die Verbindung zur Bundesrepublik sein und wie schnell hat die Vereinigung stattzufinden. Der Wahlkampf in der DDR hat viele Facetten. Aber gewichtiger als alle anderen Probleme ist die Gewissensfrage, Vereinigung ja oder nein. Die kommunistischen Parteien in Polen und Ungarn haben sich aufgelöst. Aus den einst staatsallmächtigen Organisationen wurden sozialdemokratische Parteien. Auf ihren Führungsanspruch der Gesellschaft haben die bulgarischen Kommunisten verzichtet, doch die Partei wird sich nicht auflösen. Das zumindest betonten Funktionäre vor dem heutigen Parteitag der bulgarischen KP. Aus Sofia, Johannes Krotzki. Mit einer erstaunlich konservativen Rede hat der bulgarische Parteichef Peter Mladenov den außerordentlichen Parteitag in Sofia eröffnet. Die bürgerliche Gesellschaftsform bietet keinen Orientierungspunkt für uns, meinte Mladenov und wandte sich damit scharf gegen Fraktionen innerhalb der Partei, die jedes sozialistische Modell für das Land ablehnen. Eine Rückkehr zum Kapitalismus, so der bulgarische Generalsekretär, bedeutet Anarchie in Wirtschaft und Gesellschaft. Gleichwohl gestand Mladenov ein, dass sich Bulgarien in einer tiefen Krise befindet. Den einzigen Ausweg sieht er nur in einer erneuerten marxistischen Partei, die allein die Kraft habe, dem Land zu helfen. Dann schwingt Mladenov auf einen Kompromiss über. Wir brauchen keine abgeschlossenen Lehren mehr, so warnte er, und weiter, die Unterdrückung von Differenzen in der Partei führen uns nur zum ideologischen Tod. Öffentlich rechtfertigte sich Mladenov dafür, dass erst im vergangenen November sein selbstherrlicher Vorgänger Dodo Živkov gestürzt werden konnte. Der Kampf gegen die Einzelherrschaft, so Mladenov, habe nicht erst 1989 begonnen, sondern wurde während der ganzen Živkov-Ära geführt. Eine Clique um Živkov herum, so gab Mladenov jetzt bekannt, habe geplant, mit terroristischen Mitteln gegen dessen Kritiker vorzugehen. Damit war der Zeitpunkt für Živkovs Sturz eingeleitet. In den folgenden 2,5 Monaten bis zum Parteitag wurden fast 50% aller Parteisekretäre in der Provinz abgelöst. Gleichzeitig meldeten sich aber mehrere Plattformen und Fraktionen innerhalb der Kommunistischen Partei zu Wort, deren Programme teilweise widersprüchlich sind. Niemand vermag derzeit vorauszusagen, ob die bulgarischen Kommunisten ihren Parteitag ohne Abspaltungen überleben können. Im Rahmen eines Reformprogramms sollen auf dem Parteitag das Politbüro und das Zentralkomitee abgeschafft und durch einen normalen Parteivorstand sowie einen Parteirat ersetzt werden. Das öffentliche Interesse in Bulgarien an der kommunistischen Partei ist jedoch sehr gering. In der Bevölkerung kursieren abenteuerliche Gerüchte über den Machtmissbrauch der Živkov-Zeit, für den auch die jetzige Parteiführung mit verantwortlich gemacht wird. Die Wahlchancen für die Kommunisten erscheinen, zumindest aus der Sicht der Hauptstadtbewohner in Sofia, denkbar schlecht. Einen Erfolg konnte derweil die unabhängige Gewerkschaft Podkrepa verzeichnen. Sie hat am Vorabend des Parteitages die kommunistische Regierung in Sofia zum ersten Vertrag mit einer freien Gewerkschaft seit 40 Jahren gezwungen, um einen Bergarbeiterstreik in Bulgarien zu beenden. Auf ein neues. Die Alpenrepublik Österreich wird von heute an von einem maritimen Skandal erschüttert. Ein Schiff mit dem Namen Lucona versank vor 13 Jahren im Indischen Ozean und löste die wohl größte Politaffäre Österreichs aus. Denn der Besitzer der hochangesehenen kaiserlich und königlichen Hofzuckerbäckerei Udo Proksch soll den Frachter Lucona versenkt haben, um eine Versicherungssumme in Höhe von 30 Millionen Mark übrigens zu ergaunern. 6 Seeleute kamen ums Leben. Proksch